In allen Jugendsportschulen in der TVRK werden die befähigten Nachwuchssportler perspektivisch herangebildet. In der Jugendsportschule der Stadt Wonsan, Bezirk Gangwon, rekonstruierte man das Schulgebäude und Übungsplätze für einige Sportarten und vervollkommnete das komplexe Steuerungssystem für Beobachtung und Analyse der Training rund um die Uhr und erhöhte damit das Niveau der Verwissenschaftlichung der Übung. In der Jugendsportschule des Kreises Zhejiang, Bezirk Südfanghe, wird entsprechend dem Alter der Schüler und ihren körperlichen Besonderheiten die Unterrichts- und Trainingsleitung wissenschaftlich durchgeführt. Die Jugendsportschule des Kreises Pezon, Bezirk Südfanghe, erneuert in enger Verbindung mit den Sportwissenschaftsforschungsanstalten die Trainingsmittel und Methoden ununterbrochen und erhöht die Qualifikation der Lehrer und damit den Effekt der Übung.